Leben. Und dann wird noch ein Buch aufgetan, das Buch des Lebens. Und da müssen Sie wissen, Gott hat, als er die Welt schuf, die Namen von allen Menschen, die je ins Dasein kommen würden, aufgeschrieben im Buch des Lebens. Ich sage nicht, die geboren worden sind, auch die gezeugt worden sind und abgetrieben worden sind, die sind auch drin. Nicht wahr? Alle hat Gott eingeschrieben, weil er ein Gott ist, der das Leben für alle möchte. Aber während unseres Lebens haben wir die Möglichkeit, uns zu entscheiden, ob wir die Vergebung Gottes durch den Opfertod des Herrn Jesus annehmen oder nicht. Und wenn wir sterben, ohne die Vergebung angenommen zu haben, dann werden wir gelöscht aus dem Buch des Lebens. Die Werke stehen in den Büchern der Werke, aber der Name steht nicht mehr im Buch des Lebens. Und wenn dieses Buch hier geöffnet wird, sagt Gott, dein Name ist nicht drin. Ja, ist nicht drin. Natürlich war einmal drin, aber du hast nicht gewollt. Und das heißt, dass jeder, dessen Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens, wird in den Feuersee geworfen. Und dann, Offenbarung 21 sagt, Johannes sieht einen neuen Himmel, eine neue Erde. Gott macht ein neues Universum. Und er sieht auch dieses geheimnisvolle neue Jerusalem. Und er beschreibt diese Zukunft der Gläubigen als eine unvorstellbare, herrliche Zukunft von Herrlichkeit. Aber in Vers 8 wird nochmals erinnert, die Feiglinge sind draußen. Ja, auch anders wird erwähnt. Unzucht, Hurerei, Lügen und so weiter. Aber die ersten sind die Feiglinge. Das sind die, die zum Beispiel zu feig waren, sich zu bekehren, weil sie Angst hatten vor ihren Verwandten. Oder zu feige waren, aus welchen Gründen auch immer. Das ist die erste Garnitur, die erwähnt wird, die Feiglinge. Und dann in Offenbarung 22 sieht Johannes noch diese wunderbare Quelle aus dem Thron Gottes, die Quelle des Lebens. Und am Schluss wird erklärt, wer jetzt noch zu diesem letzten Buch der Bibel etwas hinzufügt, dem wird Gott von den Gerichten in der Offenbarung hinzufügen. Also wehe, wer jetzt noch etwas zur Bibel hinzufügt. Und Sie wissen, etwa 500 Jahre später kam Muhammad und er sagt, was ich euch bringe, das ist das Siegel der Bibel, der Koran. Aber das stand schon ein halbes Jahrtausend vorher da in der Bibel. Wehe, wenn einer kommt und etwas hinzufügt, dann stellt er sich unter das Gericht Gottes. Das stand vorher drin. Und Sie können das nachschauen in den Manuskripten in den Jahrhunderten vor Muhammad. Aber da kam auch ein Joseph Smith in Amerika. Er sagte, ja, die Bibel ist schon gut, aber wisst ihr was? Ich habe mit dieser besonderen Brille noch ein Buch Mormon lesen können. Und das braucht es als Ergänzung zur Bibel. Ach wahr, das verbreiten die Mormonen. Aber die Bibel sagt, wehe, wer da noch etwas hinzufügt. Und dann sehen wir am Ende dieser vollendeten Bibel, die keine weiteren neuen Propheten braucht. Ja, heute gibt es auch die neue Prophetenbewegung. Schickt die alle wieder heim. Wir haben ja schon die Bibel. Die ist vollendet. Aber der letzte Satz heißt, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit allen Heiligen. Amen. So sei es. Also am Schluss dieses Buches wird allen, die Jesus Christus vertrauen, ihre Sünden sind vergeben, darum werden sie Heilige genannt. Weil alle Schuld weg ist. Denen wird die Gnade von Jesus Christus gewünscht, um auch durch die weiteren Tage des Lebens, bis der Herr Jesus wiederkommt, bestehen zu können, mit der Hilfe Gottes. Vielen Dank fürs Ausharren.